An den Tod. Aus Helle Nacht von Emmy Hennings. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. An den Tod. Wie sollte ich mich nicht verführen lassen? Verführend mich selbst, verführen mich Tod und Leben. Wie verlockend bist du, magischer Freund? Großer, blasser Mund, bist du die Zauberfalle? O du geöffnetes, weißes Tor, liegen hinter dir die Olivenhaine. O Paradies der müden Kinder, vor deiner Pforte streifen mich die Schwingen des Irrseins. Noch ist mein Unglaube gleich einem schwarzen Vogel, allnächtlich umkreist er mein Lager. Einst wird er seine Fittiche ausbreiten, über meinem Sonne erhellten Blumengrab, und angezogen durch die dunkelste Schönheit gehe ich durch das geöffnete weiße Tor. Und golden, o golden glänzt die Verheißung, ihr werdet sein wie Gott. Ende von An den Tod.